Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tour Nord, September 2010. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Omega Tau. Heute wieder mit einer Episode, die wir auf unserer Omega Tour Nord aufgenommen haben. Die Tour hat uns auch nach Bremerhaven geführt und dort waren wir im Klimahaus Bremerhaven, 8 Grad Ost. Das ist eine relativ neue Geschichte, läuft unter dem Begriff Wissens- und Erlebniswelt, wurde 2009 eröffnet und nähert sich eben von ganz verschiedenen Seiten dem Thema Klima. Es gibt verschiedene Ausstellungsbereiche. Zum einen geht es so um die naturwissenschaftlichen Grundlagen von Wetterphänomenen. Dann gibt es einen Bereich, der sich mit den Einflüssen des Menschen auf das Klima beschäftigt. Und der größte Ausstellungsbereich im Klimahaus ist der Bereich Reise. Dort reist man entlang ungefähr des 8. Längengrades einmal um die Erde drumherum. Und man geht dann dort von Raum zu Raum und in jedem Raum erfährt man was über einen Ort entlang dieses Längengrads. Da geht es dann darum, wie die Menschen leben, aber auch was da für eine Landschaft ist und eben auch welches Klima dort herrscht natürlich. Und das Klima an diesen verschiedenen Orten ist auch nachgebildet. Das heißt, wenn man von einem Raum zum anderen geht, ändert sich jedes Mal die Temperatur und die Luftfeuchte. In den Tropen ist es warm und feucht. In der Antarktis ist es sehr kalt. Das ist aber auch nur ein kleiner Bereich. Da kommt man dann relativ schnell durch. Vom Aufbau der Episode her ist es so, dass ihr zuerst ein Gespräch mit Susanne Navrat hört. Darin geht es um allgemein das Thema Klima, Klimawandel und Klimazonen. Danach haben wir mit Sandra Heiting gesprochen, das ist die Pädagogin am Klimahaus. Und vielleicht ist ja der eine oder andere von euch Lehrer oder hat selber Kinder und interessiert sich eben auch dafür, wie die Kinder dort angesprochen werden und wie sie auch auf die Themen des Klimahauses reagieren. Die Audioqualität schwankt wie immer, wenn wir unterwegs sind, ein bisschen. Das werdet ihr selbst gleich hören, aber jetzt geht's erstmal los mit dem ersten Gespräch. Ja, mein Name ist Susanne Navrat. Ich bin seit gut 3 Jahren wissenschaftliche Ausstellungsleiterin am Klimahaus und bin hier hauptsächlich für den Bereich Reise verantwortlich. Ich habe noch Kollegen, die dann für die anderen Ausstellungsbereiche hauptverantwortlich sind. Durch meinen naturwissenschaftlichen Hintergrund, ich bin Geophysikerin und war, bevor ich hierher kam, in der Klimaforschung tätig, bin ich natürlich auch in den anderen Bereichen, wo es mehr um Klimaforschung geht oder auch um naturwissenschaftliche Grundlagen, bin ich da auch zu Hause. Und ich war auch lange Zeit alleinige wissenschaftliche Ausstellungsleiterin. Also dadurch kenne ich mich mit allen Ausstellungsbereichen auch aus. Eine kurze Info für unsere Hörer. Wir haben gerade schon einen sehr schnellen Durchlauf durch den Bereich Reise, eben einer der Ausstellungsbereiche hier im Klimahaus, gemacht. Dieser Bereich Reise ist so konzipiert, dass man entlang des 8. Längengrads verschiedene Klimazonen durchläuft. Vielleicht nochmal ganz kurz ein Längengrad, das sind quasi die Kreise um den Globus, die von Nord nach Süd gehen, beziehungsweise von Süd nach Nord. Das andere von Ost nach West wäre dann eben der Breitengrad. Das heißt, man startet hier in Bremerhaven, geht dann nach Süden einmal quasi um den Globus drumherum und durchläuft dabei verschiedene Klimazonen. Genau, wir sind allerdings nicht genau auf dem 8. Längengrad, sondern auf 8 Grad 34. Ah ja. Das ist also ziemlich in der Mitte zwischen 8 und 9 Grad Ost. Das ist genau der Längengrad, auf dem sich das Klimahaus befindet. Und auf diesem Längengrad gehen wir bis in die Antarktis auf unserer Reise und dann auf der anderen Seite der Erde auf 171 Grad 26 West wieder zurück. Also genau der gegenüberliegende Längengrad. Das heißt, wir befinden uns wirklich genau auf einer Linie, auf einem Kreis um die Erde. Mhm. Und dabei geht man eben durch verschiedene Klimazonen. Was ist denn eine Klimazone? Wie ist das definiert? Klimazonen sind eigentlich gar nicht so ganz klar definiert. Es ist so, dass eben das Klima auf der Erde unterschiedlich ist. Ganz klassisch nimmt man dafür einen 30 Jahre Mittelwert aus Wetter bzw. Witterung an einem bestimmten Ort. Und diese Werte, die kann man dann eben in bestimmte Gruppen fassen. Und das ist dann eine Klimazone. Und es gibt erstmal ganz grob 4 Großbereiche. Das sind einmal die Tropen, dann die Subtropen oder auch trockene Tropen, während die inneren Tropen eher die feuchten Tropen sind. Und dann gibt es die mittleren Breiten. das ist da, wo wir uns ungefähr aufhalten, und die Polarregion vom Äquator Richtung Pol in beide Richtungen gesehen. Und das kann man dann noch kleinräumiger gliedern nach Entfernung vom Ozean, also wie maritim oder wie kontinental ist das Klima. Das sagt dann was über Niederschlag und auch über die Temperaturunterschiede, ob die stärker im, oder wie stark die im Jahresverlauf sind, zum Beispiel in unseren Breiten. Es gibt auch verschiedene Definitionen von Klimazonen. Die, also mir bekannteste noch aus meiner Schulzeit her, ist eben die von Köppen und Geiger, die sich praktisch nach den Klimadiagrammen auch richtet. Da spielt dann auch noch die Vegetation eine Rolle mit. Es gibt aber auch Klimadefinitionen, die ein bisschen anders aufgebaut sind, ein bisschen andere Grundlagen haben. Also das ist, also was ich so aus meinem Erdkundeunterricht noch erinnern kann, das sind diese Klimadiagramme, wo man, ich glaube, das war immer so eine Linie, das war der Temperaturverlauf und dann, also übers Jahr gesehen eben, und dann diese Blöcke mit den Niederschlagsmengen für die einzelnen Monate. Und das würde ich mir jetzt auch vorstellen, dass das eben das, was man so als Laie als erstes wahrnimmt, ist eben die Temperatur und der Niederschlag beziehungsweise Luftfeuchtigkeit. Das ist ja was wahrscheinlich eine Klimazone auch sehr grundlegend bestimmt. Genau, wobei man, es gibt, also die Köppen-Geiger-Definition richtet sich nach dem Niederschlag und der Temperatur in erster Linie. Es gibt inzwischen auch eine neuere Definition von Siegmund und Frankenberg, die sich nach der potenziellen Verdunstung auch richtet. Also da okay. geht es nicht nur um den Niederschlag, sondern tatsächlich auch, wie viel Wasser ist dann da, also auch in Bezug auf Verdunstung und nicht nur auf Niederschlag gesehen. Dazu braucht man natürlich noch ein bisschen andere Messwerte. Also von daher ist es nicht so, dass das alles nach denselben Kriterien eingeteilt ist, ja. die verschiedenen Klimaklassifikationen. Ja. Und spricht man nur bei Landmassen von Klimazonen oder hat ein Meer auch Klimazonen? Also ich kenne nur Klimadefinitionen für Kontinente. Das hängt allerdings auch damit zusammen, dass wie gesagt, die Vegetation auch mit reinspielt bei vielen Klimadefinitionen. Und natürlich in erster Linie, dass wir hauptsächlich Messungen über den Kontinenten haben. Ja, also stimmt. Langfristige, kontinuierliche Messungen gibt es nur auf den Kontinenten. Und wodurch wird das jetzt bestimmt, welche Klimazone wo ist? Klar, irgendwie je näher am Äquator, desto wahrscheinlicher ist es wohl auch, dass da irgendwie ein tropisches Klima herrscht. Aber das kommt wahrscheinlich auch auf die Ausdehnung des Kontinents an oder wie nah man eben am Meer ist und andere. Genau, also die erste Definition nach dieser groben Einteilung in Tropen, mittlere Breiten, Polarzonen, Subtropen hatte ich jetzt ausgelassen, die geht nach der Breite erstmal, nach der geografischen Breite beziehungsweise nach der Sonneneinstrahlung. Die weiteren Definitionen, die haben dann was damit zu tun, wie weit ist die jeweilige Region vom Ozean beziehungsweise dann auch von der durch die Hauptrichtung, das sind ja hauptsächlich Westwinde, vom Ozean weg. Regionen, die näher, also westlicher auf den Kontinenten sind, sind dann in den mittleren Breiten tendenziell feuchter und östlicher sind tendenziell kontinentaler. Okay. Und das bedeutet auch, dass wenn man jetzt diese Reise, die diese Ausstellung eben beschreibt, auf einem anderen Längengrad gemacht hätte, dass da die Verteilung der Klimazonen, also man wäre wahrscheinlich durch die gleichen Klimazonen durchgekommen, aber eventuell auf einem anderen Breitengrad. Ungefähr, wobei es gibt natürlich auch noch Regionen, die wir jetzt gar nicht treffen, weil einfach kein Kontinent auf diesem speziellen Längenkreis liegt. In dieser Klimazone. Also wir haben zum Beispiel in den südlichen Breiten, da treffen wir nicht die mittleren Breiten, da gibt es auch nur sehr wenig von, weil da sehr wenig Kontinent ist und wir sind da einfach genau im Meer. Okay. Und wir haben auch hier in den nördlichen Gebieten, also die borealen Nadelwälder tauchen zum Beispiel nicht auf, weil wir da eben auch nicht auf Kontinent oder Land treffen in also dieser Region. Das wäre, wenn der Längengrad durch Russland zum Beispiel gehen würde. Ja. Und diese gemäßigten Breiten auf der Südhalbkugel ist dann eben Südamerika relativ weit südlich oder wahrscheinlich auch Südafrika. Südafrika auch, ja. So gerade noch. Und das treffen wir eben auch nicht. Okay. Gut, dann ist natürlich durch die Klimazone auch bestimmt bis zu einem gewissen Grad, welche Tiere und Pflanzen jeweils an den Orten leben. wie hängt das denn zusammen? Also da jetzt auch wieder eine ganz grobe Einteilung haben wir eben in den inneren Tropen. Ich sagte schon feuchte Tropen, da gibt es Regenwälder. Da treffen wir auch auf unserer Reise drauf in Kamerun. Wenn man dann etwas weiter weg vom Äquator kommt, in die Subtropen oder trockenen Tropen, da gibt es dann eben Wüsten. Dazwischen ist irgendwo der Übergang von Regenwald über Savanne, Feuchtsavanne, Trockensavanne zur Wüste. In den mittleren Breiten, das ist das, was uns natürlich hier am vertrautesten ist, gibt es eben typischerweise natürliche Vegetation, sind eigentlich Wälder, da gibt es nicht so furchtbar viele mehr von. Wir sind allerdings auch noch in den Alpen, da gibt es dann auch noch Besonderheiten von der Vegetation her. Also das alpine Klima ist zwar in den mittleren Breiten, aber macht eben noch eine Besonderheit aus durch die Höhenlage. Und wir treffen subpolares, also das kann man auch nochmal unterteilen, das polare Klima in subpolares und polares Klima. Subpolares Klima treffen wir auf St. Lawrence Island. Das ist unsere Station, die bei Alaska liegt. Wobei das auch relativ speziell ist, weil es ist eine relativ kleine Insel südlich der Beringstraße. Also da ist die Vegetation noch karger als zum Beispiel hauptsächlich in Alaska, im Bundesstaat Alaska selbst. Und wir treffen auf die Antarktis, die natürlich ein hochpolares Klima hat. Kann man denn generell sagen, dass die Hierarchie schon so ist, dass der Breitengrad oder die Klimazone vorgibt, welche Pflanzen dort wachsen und die Pflanzen wiederum vorgeben, welche Tiere dort leben? Oder kann es auch sein, dass eine Tierart zum Beispiel beeinflusst, welche Pflanzen dort wachsen? In die Richtung detailliert kann ich da leider nicht antworten, weil ich keine Biologin bin. Ich würde sagen, dass erstmal die Einstrahlung und damit eben die atmosphärischen Bedingungen auch mitbestimmen, wie die Vegetation ist, wobei sich das zum Teil eben gegenseitig bedingt. Also ein Regenwald erhält sich auch selber feucht, dadurch, dass im Regenwald viel Wasser verdunstet, das, was dann auch jeden Tag wieder als Niederschlag fällt. Und die Vegetation bestimmt dann auch hauptsächlich die Tierwelt. So rum würde ich es schon sehen. Es gibt da natürlich im Kleinen und in Einzelfällen auch die andere Richtung. Wechselwirkung, genau. Ja. Ein Thema, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist Meereshöhe. Das hat ja auch einen Einfluss. Ich weiß nicht, ob man da von Klima spricht, wenn man irgendwie einen Berg 1000 Meter hochgeht und da ist es auf einmal kühler. Ja, das ist auch so ein bisschen ein Problem bei der Klimadefinition der klassischen. Das sind immer Ausnahmen. Also auch wenn man sich in einer Klimazone befindet, ich zum Beispiel in den mittleren Breiten, wenn man ins Hochgebirge geht, also in dem Fall bei uns in die Alpen, sieht das Klima wieder ganz anders aus. Und das hat man in anderen Regionen der Erde auch. Also das Klima im Himalaya ist ganz anders als in den umliegenden, flacheren Regionen. Oder die Anden, Rocky Mountains, haben ein ganz anderes Klima als der Rest des Kontinents auf der jeweiligen Breite. Kann man das dann irgendwie so umrechnen, dass man sagt, wenn ich so und so viel Meter in die Höhe gehe, das ist so, wie wenn ich so und so viel Meter vom Äquator weggehe? Das hängt dann auch wieder damit zusammen, wie weit man schon vom Äquator weg ist. Okay. Also am Äquator muss man eben in größere Höhen gehen, um dieselbe Temperatur zu erhalten wie bei uns. Weil es eben am Boden wärmer ist und die Temperaturabnahme mit der Höhe im Mittel einen bestimmten Wert hat. Oder gleichmäßig abnimmt. Gut, das hängt dann auch noch von der Feuchte ab, aber grundsätzlich ist das einigermaßen einheitlich. Muss man, wie gesagt, in den Tropen viel höher gehen, um zum Beispiel Gletscher zu finden als in den Alpen. Klar, oder ja. Zum Beispiel auf Island findet man Gletscher eben schon in sehr niedrigen Höhen. Ja. Und was man halt in den Tropen auf einem Berg nicht hat, wie jetzt auf Island oder so, das ist eben, dass man auch die Tag-Nacht-Länge nicht entsprechend schwankt. Genau. Das bleibt ja dann trotz der Höhe konstant. Mhm. Das ist auch noch was man in den Klimazonen typisch hat. Also in den Tropen schwankt die Temperatur im Tagesverlauf stärker als im Jahresverlauf, während sie bei uns im Jahresverlauf stärker schwankt als im Tagesverlauf zum Beispiel. Und in den In den Polarregionen ist es dann wieder so, dass es ja eigentlich ein halbes Jahr Tag und ein halbes Jahr Nacht gibt und dann entsprechend die Temperaturschwankung auch im Jahresverlauf stärker ist, wenn man den Tag als 24 Stunden definiert. Aber dann ist natürlich ja auch sowieso die ganze Zeit Einstrahlung im Sommer oder eben keine im Winter. Ja. Gut, wie wirkt das denn sich jetzt alles aus auf das Leben der Menschen in den entsprechenden Klimazonen? Ja, das ist was wir hier im Klimahaus ja auch zeigen und zeigen wollen, was auch ein ganz wichtiger Punkt bei der Reise ist. Deswegen zeigen wir im Klimahaus auch nicht Städte, ganz abgesehen davon, dass auf 8 Grad 34 Ost und 171 Grad 26 West auch gar nicht so viele Städte liegen, okay. Ist es uns aber auch wichtig, das Leben, das traditionelle Leben zu zeigen, weil das ist das, was eben an das Klima angepasst ist. Das Leben in Städten ist fast überall auf der Welt einigermaßen gleich. Da wird dann mit Klimaanlagen gearbeitet, wo es heiß ist, oder mit Heizungen, wo es kalt ist. Aber das unterscheidet sich nicht so stark wie eben die traditionelle Anpassung an das Klima. Und das geht zum Beispiel los in den Alpen mit der Almwirtschaft, dass die Viehbauern im Sommer auf die Almwiesen gehen und im Winter eben ins Dorf nach unten zurück, weil sie im Winter da geschützter sind und im Sommer aber die Almwiesen nutzen können, um das Vieh zu weiden. Das sind in der Sahelzone die Tuareg, die in diesen ganz extremen Bedingungen, extreme Hitze, sehr schwierige Wasserversorgung, sich daran angepasst haben, die aber eben deswegen Nomaden sind, weil sie nicht an einem Ort bleiben können. Wobei zum Teil sind sie eben auch Halbnomaden, die sind dann eben angewiesen auf Brunnen, die da gegraben sind, die man auch nicht mal eben graben kann, weil das sind ungefähr 70 Meter Tiefe, diese Brunnen. Also das dauert auch eine Zeit, da überhaupt erstmal einen Brunnen hinzubekommen. Und damit können sie umgehen. In Kamerun im Nationalpark, wo wir uns auf der Klimahausreise befinden, sind die Menschen auch entsprechend angepasst. Sie wissen sich im Urwald da zu bewegen. Sie bekommen zum Beispiel ihr Wasser aus dem täglichen Regenschauer. Also das ist ihre Wasserversorgung, weil der kommt einfach jeden Tag, der Regenschauer, und das Wasser fangen sie auf und das ist dann das, was sie zum Trinken, Kochen und so weiter benutzen. Die tägliche Dusche findet dann einfach draußen im Regen statt, zum Beispiel. Auf Samoa hat man auch ein tropisches Klima. Da gibt es diese offenen Pfahlbauten, Pfahle. Das leben auch nicht mehr alle Menschen dort, aber das ist eben die traditionelle Bauweise, sehr offen. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass es kulturell als extrem unhöflich empfunden wird, in fremde Häuser reinzuschauen, weil die sind einfach offen, damit da immer die Meerbrise durchgehen kann und man eben diese Kühlung hat, aber eben auch Schatten hat. Also es gibt ein Dach. Aber die Luft kann einfach durchwehen und es wird dann eben als unhöflich empfunden, bei anderen Menschen in die Häuser zu schauen, weil die sind einfach offen und die möchte man auch nicht verschließen, weil es dann eben zu stickig und warm wird da drin. Ja. Das heißt, letztendlich sieht man auf der einen Seite, wie anpassungsfähig der Mensch ist, dann eben mit verschiedenen äußeren Bedingungen klarzukommen, und zum anderen aber auch, wie abhängig oder wie gefährdet dann das auch schnell ist, dass da das System kippt. Genau. In vielen Bereichen ist diese Anpassung eben auch davon abhängig, dass das Klima eben auch so ist, wie es ist. Und wenn es sich verändert, ist eben die Anpassungsfähigkeit der Menschen gefordert. Aber es gibt eben Jahrhunderte alte Traditionen, zum Teil Jahrtausende alte Traditionen, und die sich auf das relativ stabile Klima stützen. Und wenn sich das ändert, es können sich wahrscheinlich viele Menschen dann trotzdem anpassen, aber dadurch gehen natürlich diese kulturellen Bräuche gehen dann irgendwie verloren. Das heißt, das, was Sie gerade gesagt haben, könnte man ja jetzt vereinfacht so formulieren: Wenn es einen Klimawandel gibt, dann kommt es dadurch mehr oder weniger zwangsläufig auch zu einem Kulturwandel, weil die Menschen sich anpassen und traditionelle Lebensweisen dann verloren gehen unter Umständen oder verändern, würde ich mal sagen. Das trifft in vielen Klimazonen oder Regionen zu. Es ist natürlich so, dass wir insgesamt auch, dass sich Kulturen auch verändern. Also inzwischen sind wir an einem Punkt, wo über die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten lebt. Und da sich Städte eben grundlegend nicht so unterscheiden, ist das schon eine kulturelle Veränderung. Oder wir haben das in unserer Reisestation Alaska, dass dort die traditionelle Kultur der Yupik jetzt schon sehr stark beeinflusst wird durch den American Way of Life. Also dass dort schon sehr stark die amerikanischen Einflüsse zu spüren sind. Die Menschen dort haben vor, ich weiß nicht genau, etwa 100 Jahren oder so noch in Höhlen, selbstgegrabenen Höhlen gelebt. Und inzwischen wohnen sie halt in so Wellblechhäusern, fahren ATVs, also das ist das, was wir hier Quad nennen, so vierrädrige Fahrzeuge. Und Das ist natürlich auch noch in anderen Regionen der Welt so, dass für viele Menschen auch das Ziel ist, so zu leben, wie wir leben, weil es eben so angenehm und bequem ist oder erscheint. Und das ist ja auch, jetzt vereinfacht gesagt, eben auf vermehrte Kommunikationsmöglichkeiten, wahrscheinlich maßgeblich auch Fernsehen zurückzuführen, dass eben die Waschmaschine im letzten Winkel der Welt auch bekannt ist, weil man sie schon mal im Fernsehen gesehen hat vielleicht. Und dann wahrscheinlich auch auf verbesserte Transportmöglichkeiten, dass eben auch viele Produkte in alle Winkel der Erde gelangen können überhaupt. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt was eben nichts mit dem Klima direkt zu tun hat. Sie haben gerade die Städte angesprochen. Es gibt ja inzwischen sehr viele, sehr große Städte auf der Welt. Spricht man in so einer Riesenstadt von einem eigenen Klima oder einer eigenen Klimazone? Städte haben schon ein spezielles Klima. Also es gibt da auch den berühmten Urban Heat Island Effekt, also dass eine Stadt eine Hitzeinsel bildet. Das hängt damit zusammen, dass zum Beispiel Asphalt und auch Beton und so Hitze, Wärme speichern. Das heißt, wenn es tagsüber die Sonne scheint, ist es in der Stadt, das kennt man ja auch hier, dass es in der Stadt einfach viel wärmer ist, als dann, wenn man zum Beispiel in einen Park oder in den Wald oder aufs Land kommt. Also Städte speichern Wärme. In Städten wird auch der Wind beeinflusst natürlich. Das ist natürlich ein Effekt, der auch stärker ist in Städten, wo viele Hochhäuser sind, als in so einer Stadt wie Bremen, die relativ flach bebaut ist, oder Bremerhaven. Ja, gut, es ist jetzt auch, Bremerhaven ist jetzt keine so große Stadt. Es ist zwar eine Großstadt nach Definition, aber keine so furchtbar große Stadt. Aber in so Großstädten wie, sagen wir mal, New York, Manhattan, ist natürlich die Luftzirkulation noch ganz anders beeinflusst als in kleineren Städten. Und die Verdunstung ist wahrscheinlich auch beeinflusst, oder? Weil es einfach viel weniger Pflanzen gibt. Genau. Das ist ein Effekt, dass, wenn es regnet, das alles sofort in die Kanalisation geht. Und dadurch einfach schon mal dann auch weniger wieder verdunstet. Und Pflanzen verdunsten, Feuchtigkeit natürlich. Dadurch ist es ja auch kühler im Wald, weil Pflanzen auch Feuchtigkeit verdunsten, was zu einer Abkühlung führt. Jetzt fällt mir gerade noch eine andere Frage ein in dem Zusammenhang. Landwirtschaft verändert natürlich wahrscheinlich auch relativ großräumig Pflanzenbewuchs oder auch durch Kanalisierung irgendwie Feuchtigkeitsverteilung auf dem Boden. Das dürfte auch zumindest lokal einen recht großen Einfluss haben, oder? Ja, das ist auf jeden Fall ein Einfluss, der auch in unseren Breiten hier eine Rolle spielt. Also ob wir einen Wald haben oder eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, da kommt es dann auch an, ob es Ackerfläche ist oder wie hier in der Umgebung Weideflächen. Das macht dann auch noch einen Unterschied. Das ist erstmal ganz grundlegend der Effekt, dass die Sonnenstrahlung anders aufgenommen wird. Also dunkle Flächen absorbieren mehr Sonnenstrahlung, hellere Flächen reflektieren stärker. Das heißt, Entschuldigung, wenn ich jetzt den Wald abholze und Weizen anbaue, dann wird die Fläche heller und das hat tatsächlich einen Einfluss. Genau, das würde eher einen kühlenden Einfluss haben in dem Fall. Allerdings kommt dann wieder dieser Effekt, dass im Wald natürlich auch ein spezielles Mikroklima herrscht, dadurch, dass dieser Effekt der Reflexion oder Absorption nur ganz oben ist, an der Oberfläche der Bäume und darunter eben Schatten ist und aber durch die Verdunstung es zum Beispiel im Sommer auch gekühlt wird. Also das sind auch ganz komplexe Zusammenhänge, wie sich dann das Mikroklima dadurch ändert. Mhm. Im Größeren ist es so, dass wenn man Regenwälder abholzt, um Ackerflächen oder Weideflächen, also häufig wird dann Soja angebaut oder es werden Rinder dort geweidet, dass das dazu führt, dass weniger CO2 gespeichert werden kann. Und die Abholzung von Regenwäldern insgesamt auf der Welt hat einen ähnlich großen Einfluss auf die Treibhausgasbilanz wie der weltweite Verkehr. Okay. Also das ist dann wieder ein ganz anderer Effekt. Also wenn man jetzt die heutige Abholzungsrate betrachtet quasi. Genau. Okay. Während es zum Beispiel am Rand der Polarregionen dadurch, dass wenn Bäume wachsen, es eher wärmer wird, weil weniger Licht reflektiert wird oder weniger Sonneneinstrahlung reflektiert wird. Eis und Schnee reflektieren sehr stark. Wälder sind immer erstmal dunkler, auch wenn Schnee fällt, haben die nie so eine einfach weiße Oberfläche, wie wenn jetzt eine Tundra mit Schnee bedeckt ist. Das würde sich also dann auch selbst verstärken. Wenn es wärmer wird, wachsen Bäume eher oder höhere Pflanzen und dadurch wird es dann noch wärmer in der Region. Mhm. Sie haben jetzt gerade den Begriff Mikroklima erwähnt oder eben so kleinräumige Effekte. Kennt man den Zusammenhang zwischen so kleinen Klimaveränderungen oder lokalen Klimaveränderungen und der Auswirkung auf das globale Klima? Das geht in der Klimaforschung, läuft das unter dem Begriff Landnutzung und Landnutzungsänderungen. Da bin ich nicht Expertin für, aber das wird auf jeden Fall berücksichtigt, wie sich das in das globale Klima auswirkt, wenn in größerem Stil eben Landnutzung geändert wird. Mhm. Das ist eben das Thema, dass nicht nur durch CO2-Ausstoß und dadurch Treibhauseffekt der Mensch vermutlich Einfluss auf das Klima hat, sondern eben auch durch lokale Effekte, wie zum Beispiel Abholzung, was es ja auch schon früher gab. Also ich glaube, wie war das? Korsika war doch im Mittelalter komplett bewaldet und das ist jetzt waldfrei, was sich ja sicherlich auf das Klima in Korsika ausgewirkt hat, dass eben durch so kleine oder lokale Effekte auch Auswirkungen auf das Klima entstehen können. Ja, auf jeden Fall. Also das, ich meine, wahrscheinlich macht es jetzt keinen so großen Unterschied für das weltweite Klima. Ja. Auch Korsika bewaldet ist, aber ganz Mitteleuropa war früher stärker bewaldet, ja, bevor Menschen es eben weitestgehend abgeholzt haben. Ja. Also, und das wirkt sich natürlich auch auf das Klima aus. Es gibt sogar eine Theorie von einem Herrn Ruddyman, dass der Mensch eben durch Abholzung vor allem und Landnutzungsänderungen schon sehr lange das Klima verändert. Mhm. Und dass eigentlich, dass man das auch noch stärker berücksichtigen kann, wie diese Klimaveränderungen in der Vergangenheit gewirkt haben. Also auch das globale Klima. Auch das globale Klima. Ah ja. Was weiß man denn darüber, wie sich der Klimawandel, so er denn kommt, auf die Klimazonen auswirkt? Also so die einfachste Vorstellung ist ja, dass es einfach eine Verschiebung der Klimazonen gibt. Das würde sich jetzt auch jetzt für mich laienhaft vorgestellt, da könnte ich mir vorstellen, dass sich Menschen noch insofern dran anpassen können, dass sie entweder mit ihrer Klimazone quasi mitwandern oder dass sie dann Lebensweisen aus der Klimazone, die dann zu ihnen kommt, irgendwie übernehmen können. Das wäre so die einfache Vorstellung. Es gibt einfach eine Verschiebung. Ist das so oder gibt es dann komplexere Effekte, dass sich einfach völlig neue Klimazonen bilden? Also diese Verschiebung wird schon beobachtet. Die gibt es auf jeden Fall. Es ist natürlich so, dass dadurch auch Klimazonen ganz verschwinden können. Also zum Beispiel, das wirkt sich vor allem in Gebirgen aus, dass es eben, wenn es in Gebirgen wärmer wird, diese an das kalte Klima in den oberen Regionen angepassten Tiere und Pflanzen, dass die irgendwann einfach nicht mehr weiter nach oben ausweichen können. Es ist zum Beispiel so, dass noch von den Eiszeiten her es im Schwarzwald Regionen gibt, wo eigentlich alpine Lebensräume herrschen und durch die Erwärmung werden die dort einfach verschwinden. Es ist halt so, dass diese Tiere und Pflanzen dann irgendwann eben nicht mehr so leicht nach oder nicht mehr ausweichen können. Die können eben auch nicht mal gerade zu den Alpen rüber wandern. Hinzu kommt, dass eben gerade Pflanzen nicht so furchtbar schnell wandern können. Also das hängt ja natürlich mit der Generationenfolge ab und so. Und es gibt da gewisse Wanderungseffekte, die auch beobachtet werden, aber das geht eben nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit der Klimaveränderung. Und da ist die Sorge, dass der Klimawandel einfach zu schnell ist. Genau. Mhm. Und bei den Menschen ist das Problem, dass es einfach so viele auf der Welt gibt, dass die nicht einfach wandern können mehr, so wie früher bei den Völkerwanderungen zum Beispiel, wo es ja auch schon dann sehr viel Mord und Totschlag sicherlich gab. Aber da besteht natürlich die Gefahr, dass das zu Konflikten führt. Ja, klar, wenn sich dann alle in dem Gebiet ballen, wo es noch angenehm ist zu leben, das wird dann natürlich ziemlich viel Umwälzung ergeben. Ja, oder wenn gerade in so Randgebieten wie zum Beispiel der Sahelzone, wo es ja da auch immer starke Schwankungen ja von einer Dekade zur anderen gab, da hat man das auch schon beobachtet, dass dann Nomaden mit ihrem Vieh in Regionen kommen, die eigentlich in feuchteren Zeiten von Ackerbauern genutzt wurden. Und Nomaden können leichter wandern, aber Ackerbauern eben nicht so leicht. Und dadurch führt das eben häufig jetzt schon in diesen Regionen zu Konflikten. Und da sowas würde natürlich verstärkt werden. Mhm. Und es ist, also zum Beispiel gibt es in Russland die Hoffnung, dass man weitere Bereiche von Sibirien besiedeln kann, wenn es wärmer wird. Allerdings ist die dortige Infrastruktur bisher abhängig vom oder gebaut auf Permafrostboden. Und wenn der abtaut, wird es da erstmal sehr große Sümpfe geben und Straßen gehen jetzt schon dadurch zu Bruch, dass eben Permafrost auftaucht oder Häuser können nicht mehr bestehen. Also das ist auch nicht so, dass man dann einfach ein bisschen nach Norden wandern kann, weil dort Bedingungen herrschen, die auf dem bisherigen Klima auch beruhen. Ja. Wir haben jetzt relativ viel gesprochen über die Auswirkungen von Klima bzw. Wechselwirkungen mit dem Leben der Menschen. Und wir haben auch das Thema Klimawandel angesprochen, was da natürlich alles dahinter steckt oder was dazu führt, dass man das vielleicht ein bisschen besser verstehen kann, ist die Klimaforschung. Da hätte ich jetzt als erstes die Frage, woher weiß man denn, wie das Klima in der Vergangenheit war und was weiß man auch darüber, wie die Menschen damit umgegangen sind? Das Klima der Vergangenheit ist natürlich, was untersucht wird und erforscht wird, geht noch viel weiter zurück, als es Menschen gibt. Und wie man das Klima untersucht in der Vergangenheit, das hängt praktisch auch davon ab, welchen Zeitraum man gerade untersucht. Also ich fange mal von heute an. Temperaturmessungen, aus denen sich eine globale Temperatur bestimmen lässt, gibt es so ungefähr seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Alles, was davor geht, muss durch andere Methoden untersucht werden. Sogenannte Klimaarchive oder Proxies, sagt man auch. Da kann man zum Beispiel, wenn man rückwärts schaut, anfangen, Baumringe zu untersuchen. Wir haben lebende Bäume, bei denen wissen wir, dass die Jahresringe abhängig sind davon, unter welchen Bedingungen die Bäume wachsen. Und das kann man natürlich auch in die Vergangenheit weiterführen. Man kann dann auch Holz verwenden, was eben nicht mehr lebt, was aus Gebäuden oder noch weiter zurück in irgendwelchen Sümpfen lagert und so weiter. Ähnlich funktioniert das mit Muscheln oder mit Korallen, die bilden auch bestimmte Arten davon bilden Jahresringe, aus denen man dann was über die Bedingungen in der Region, das ist natürlich hilfreich, weil Bäume in den Tropen zum Beispiel nicht so Jahresringe bilden, da hat man aber dann Korallen oder diese Muscheln. Mhm. Weiter zurück nutzt man zum Beispiel Eisbohrkerne von Grönland, aus der Antarktis. In der Antarktis kommt man ungefähr 1 Million Jahre zurück, in Grönland bisher so bis ungefähr 120.000 Jahre. Noch etwas weniger bieten Gletscher, die dann aber in anderen Regionen auf der Welt sind, sodass man ein größeres Bild über globale Verteilungen bekommt durch Untersuchungen von Gletschern. Eisbruchkerne sind ganz toll, was die Klimaforschung angeht, deswegen werden die auch so gerne genutzt, weil man nicht nur was über das Klima zu der jeweiligen Zeit aus der Zusammensetzung des Eises erfahren kann, sondern weil sich in dem Eis auch noch Luftbläschen befinden, durch die man was über die Zusammensetzung der Luft zu der Zeitpunkt, als die Luft dann dort eingeschlossen wurde, sagen kann. Also dadurch gibt es diese Kurven oder diese Untersuchung des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre für die letzten 1 Million Jahre aus der Antarktis oder noch nicht ganz 1 Million Jahre, aber fast 1 Million Jahre. Noch weiter zurück kommt man mit Sedimentbohrkernen aus dem tiefen Ozean oder auch zum Teil aus Binnengewässern. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Methoden, also dass man sich die Lebewesen anschaut, die da drin sind. Also Foraminiferen sind da ein Beispiel. Das sind Kleinstlebewesen im Ozean. Da gibt es dann auch verschiedene Arten, die entweder an der Oberfläche oder am Boden leben, sodass man dann auch was über Meeresströmungen sogar erfahren kann aus diesen Sedimentbohrkernen. Da geht man einfach davon aus, dass die Lebewesen, die heute in bestimmten Klimazonen leben, das in der Vergangenheit auch getan haben. Das heißt, die Zusammensetzung der Arten sagt dann was über das Klima aus. Zusätzlich findet man in diesen Sedimentbohrkernen auch Pollen von Pflanzen oder man findet auch manchmal Schichten, in denen sich Erde befindet, wo man dann weiß, dass es starke Niederschläge gegeben hat, die viel Erde in den Ozean getragen haben. Das ist auch ein Aspekt, den es bei Eisbohrkernen gibt. Da gibt es dann Schichten, in denen sich Asche befindet, die dann auf Vulkanausbrüche hinweist oder eben auch Staub, der darauf hinweist, dass es trocken war in der Zeit und viel Staub dann in diese Regionen gebracht wurde. Und wenn man dann noch weiter zurück will, dann gibt es Fossilien, die was über das Leben in der Urzeit aussagen. Das ist natürlich dann schon wieder schwieriger, weil man dann nicht genau weiß, in was für einem Klima die Tiere oder Pflanzen, die man da findet, dann tatsächlich gelebt haben. Da schließt man dann auf ähnliche Tiere und Pflanzen, die heutzutage leben, schließt man dann daraus, wie die damals gelebt haben müssen. Also das sind so verschiedene Zeiträume, in denen man ganz unterschiedliche Forschungsmethoden verwendet. Und das alles zusammen gibt dann eben Aufschluss darüber, wie sich das Klima verändert hat, erstmal. Und zum Teil eben auch über Einflüsse auf das Klima, also gerade bei Eisbohrkernen, Vulkane, der CO2-Gehalt, das sind Einflussfaktoren für das Klima. Und mit deren Hilfe kann man dann eben verstehen, warum sich das Klima in der Vergangenheit verändert hat. Und dadurch kann man dann auch sagen, warum es sich in der Zukunft ändern könnte. Also mal extrapoliert, in der Vergangenheit hat sich dieser oder jener CO2-Gehalt so ausgewirkt. Das heißt, wenn wir jetzt den CO2-Gehalt der Atmosphäre verändern, wird er sich weiter in die Richtung verstärken. Ja, bei CO2 ist das noch was Spezielles, weil sich in der Vergangenheit eben der CO2-Gehalt auch durch Klimaänderungen verändert hat. Okay. Also in den Eiszeiten zum Beispiel ist durch die Abkühlung ist auch der CO2-Gehalt in der Atmosphäre gesunken. Das hängt damit zusammen, dass dann die Ozeane, die kälteren Ozeane können mehr CO2 aufnehmen. Das ist so der Hauptaspekt. Es gibt dann noch Vegetationsrückkopplung und so weiter. Und dadurch hat während der Eiszeiten auch der CO2-Gehalt geschwankt. Das verstärkt sich zum Teil selber, aber es hat halt nichts damit zu tun, was wir heutzutage machen. Heutzutage bringen wir ja Kohlenstoff als CO2 in die Luft, der lange Zeit in der Erde gefangen oder gebunden war durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Das heißt, wenn wir das alles verbrennen würden, würden wir im Grunde das Klima wiederbekommen, was zu der damaligen Zeit geherrscht hat. Und da war es ziemlich warm auf der Erde. Okay. Also das sind dann zum Teil ganz unterschiedliche Aspekte. Also was wir heute tun und warum sich das Klima und der CO2-Gehalt in der Vergangenheit verändert hat. Ja, ja. Wie ist das eigentlich mit diesen Angaben, Temperaturveränderungen? Da habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht, was da genau dahinter steckt. Wenn man jetzt sagt, die Temperatur auf der Erde wird um 5 Grad steigen, was ist das eigentlich für ein Wert? Also da muss man ja irgendwie einen heutigen Erdtemperaturdurchschnittswert annehmen und einen zukünftigen. Werden da einfach irgendwie 20 Stationen auf der ganzen Welt gemessen und davon der Durchschnittswert genommen oder wie geht das? Das Schöne ist, dass man eigentlich eine Veränderung viel genauer messen kann als den Absolutwert. Also die absolute globale Mitteltemperatur zu bestimmen, ist deutlich schwieriger als eine Veränderung zu messen. Wenn man ein Messnetz auf der Welt hat, da wird man nie wirklich die Erde komplett abdecken können. Das geht mit Satelliten einigermaßen, aber selbst da ist es schwierig, weil da auch wieder Modellannahmen einfließen, mit denen man aus den, was die Satelliten messen, dann wirklich eine Temperatur bestimmt. Mhm. Aber man kann natürlich, wenn man relativ viele Messungen auf der Erde hat, Veränderungen messen. Ja, aber dann wird es ja an der einen Stelle wird's ja 3 Grad wärmer und an der anderen 2. Diese Veränderung kann man dann schon im globalen Mittel relativ gut bestimmen. Aber das heißt, man bildet wirklich sozusagen an allen Stellen die Differenz und nimmt dann den Mittelwert der Differenz an. So ungefähr, genau. Okay. Also das ist auch, man kann mit den Satelliten, kann man zum Beispiel auch Veränderungen leichter bestimmen als ein Absolutwert. Mhm. Okay. Deswegen wird auch in vielen Diagrammen im IPCC wird immer nur die Veränderung der globalen Temperatur gezeigt, bezogen auf einen Mittelwert einer bestimmten Periode. Da nimmt man dann so einen 30 Jahre typischen Klimamittelwert und es wird nicht die absolute Temperatur angegeben. Ja, gut, es ist immer diese Frage, wie findet man den Referenzpunkt? Das gibt es ja in ganz vielen naturwissenschaftlichen Feldern, ja. Ist das ein Problem. Also ich habe mich halt gerade gefragt, es gibt ja manchmal so, keine Ahnung, liest man in der Zeitung, es wird 5 Grad wärmer. Und da habe ich mich gerade gefragt, wie das eigentlich, wo diese Zahl eigentlich herkommt und wie das zustande kommt, weil das muss ja eine sehr vereinfachte Darstellung sein offensichtlich. Ja, aber wie gesagt, diese Veränderung, die kann man schon relativ gut messen, ja. Aus dem Messnetz, was wir haben. Ja, okay. Gut, dann sage ich erstmal ganz vielen Dank. Ich denke, es war ein sehr umfassendes Thema. Da muss man immer gucken, dass man einigermaßen einen Überblick kriegt. War sehr interessant. Dankeschön. Okay, jetzt sitzen wir hier mit unserem nächsten Gesprächspartner. Wir haben ja gerade im vorigen Interview schon auf der einen Seite gesehen, wie komplex diese ganzen Zusammenhänge schon allein das Klima an sich ist, zum anderen aber auch eben, welchen Einfluss das auf das Leben der Menschen hat. Und wir haben eigentlich auch gesehen, wie wichtig es ist, das Thema irgendwie so für jeden fassbar zu vermitteln und speziell auch Kinder anzusprechen, weil das ist die nächste Generation, die wahrscheinlich noch sehr viel mehr mit diesen Themen zu kämpfen haben wird. Deswegen sprechen wir jetzt mit Frau Heiting, die hier für das Thema Bildung zuständig ist. Frau Heiting, vielleicht stellen Sie sich einfach selber noch mal ganz kurz vor und sagen, was Sie hier machen. Ja, mein Name ist Sandra Heiting. Ich bin hier in unserem Team Bildung als Pädagogin angestellt und zuständig für die Koordination der Bildungsarbeit. Das heißt bei mir, dass ich viel mit Lehrern in Kontakt bin, Informationsveranstaltungen anbiete oder auch auf die Messe gehe, auf die Didakta zum Beispiel und dort über die Bildungsarbeit informiere, aber eben auch Projekte oder Bildungsveranstaltungen koordiniere oder zusammen mit meiner Kollegin dann auch die Bildungsprogramme entwickle und ja, neu entwickle, neu gestalte. Und welche Bildungskonzepte werden hier im Klimahaus angewendet? Das, was Sie sagten mit dem Ansprechen von Kindern und Jugendlichen ist uns natürlich ein ganz großes Ziel und uns auch sehr wichtig, dass wir eben wirklich die junge Generation erreichen, aber eben auch die Älteren. Und darum haben wir ein Bildungskonzept konzipiert, was sich an Kinder richtet, von den Kindertagesstätten bis hin zu den Oberstufen berufsbildenden Schulen und da eben altersstufengerechte Angebote dann konzipiert wurden. Das fängt zum Beispiel damit an, dass Kindertagesstättenkinder oder auch die Grundschulkinder in der ersten und zweiten Klasse auf eine Entdeckungsreise gehen können mit einem Mitarbeiter zusammen und dann einfach mal hautnah die Klimazonen erleben und dabei eben auch verstehen dann, was es bedeutet, in einer anderen Klimazone zu leben und wie sich da eben der Klimawandel auch schon auswirkt auf das Leben der Menschen. Bei den älteren Kindern und Jugendlichen ist es dann so, dass wir Erkundungsbögen anbieten, die sozusagen das freie Erkunden der Ausstellung noch ein bisschen begleiten und unterstützen und da die Kinder und Jugendlichen nochmal gezielt zu bestimmten Exponaten führen im Bereich Reise oder auch in den Elementen. Und einfach dann geht es darum, Fragen zu beantworten. In der einen Jahrgangsstufe muss ein Lösungswort gefunden werden. Also so mit unterschiedlichen Methoden, die Kinder und Jugendlichen an die Themen heranzuführen, die in der Ausstellung dargestellt sind und ihnen dabei eben zu vermitteln, dass jeder sozusagen seine Rolle auch im Klimageschehen spielt und dass Klimaschutz eben ein Thema ist, das auch schon bei den Jüngsten anfängt. Was mir jetzt aufgefallen ist bei unserem kurzen Rundgang durch den Ausstellungsbereich Reise, ist, dass es relativ viele Elemente gab, die mehr so die Emotionen angesprochen haben, die einfach, weiß nicht, schöne Klänge, sah schön aus und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf der einen Seite wahrscheinlich auch einfach dafür gemacht wird, dass die Leute das cool finden und dass sie das eben weiterempfehlen dann. Zum anderen ist es aber sicherlich auch so, dass das eher im Gedächtnis bleibt, oder? Als jetzt trockene Fakten. Genau, und das merken wir eben auch bei den Schülerinnen und Schülern, die unser Haus besuchen, dieses interaktive Element, was die Ausstellung bietet und eben auch dieses Emotionale und das Lernen mit allen Sinnen. Wenn sie zum Beispiel in die Schweiz hineinkommen und versuchen, die Kühe zu melken, dann haben sie manchmal das Glück oder das Pech, je nachdem, dass es dort sehr stark nach Kuh auch stinkt. Also so, dass eben auch wirklich alle Sinne mit angesprochen werden und ja auch die Augen durch das Sehen, durch die künstlerischen Inszenierungen der Räume und dann die Lebensgeschichten der Menschen, gerade in der Reise, das Emotionale ja auch nochmal aufgegriffen wird. Und Kinder und Jugendliche natürlich genau in diesem Spannungsfeld von Erlebnis und Erleben und Wissensvermittlung ganz viel mitnehmen können für sich. Und da eben dadurch, dass sie selber Dinge ausprobieren können, natürlich Wissen nochmal ganz anders vermittelt bekommen. Und sich dann wahrscheinlich auch selber eher als eingebettet in diese ganzen Zusammenhänge erleben. Genau, und eben auch selbstbestimmt lernen können. Das ist uns auch sehr wichtig, dass sie selber entscheiden können, auch gerade bei der Reise oder auch in den Elementen, wo gehe ich hin und welches Exponat gucke ich mir genauer an und was interessiert mich auch? Also da sozusagen auch ein bisschen selber entscheiden zu können und das nicht vorzugeben, sondern wir geben Tipps und Ratschläge, aber eben wirklich nur als Tipp und nicht als vorgegeben und so muss es sein. Mhm. Und das ist, denke ich, auch nochmal ein ganz spannender Aspekt, weil wir versuchen gerade auch Lehrkräfte zu unterstützen und wir sehen uns selber als außerschulischer Lernort und wollen eben auch eine Ergänzung zur Schule sein. Das ist uns ganz wichtig, dass wir selber sagen, wir sind nicht Schule, wir wollen hier nicht Unterricht machen. Wir bieten zwar Workshops an oder eben auch so begleitete Programme, aber trotzdem der Unterricht passiert in der Schule. Und unsere Ausstellung, das Erlebnis und die Wissensvermittlung, die hier passiert, kann das gut ergänzen. Und können Sie was dazu sagen, mit welcher Vorbildung gerade Kinder hierher kommen? Also wir haben gerade am Anfang gemerkt, dass es immer wieder Kinder gibt, die durch die Medien ganz stark auf das Thema aufmerksam geworden sind, also auf das Thema Klimawandel besonders und dass es teilweise auch große Ängste gab, weil es in den Medien dann entsprechend reißerisch aufgemacht war. Klimawandel passiert, die Erde erwärmt sich, es kommen große Sturmfluten und Kinder dann einfach auch mit vielen Fragen gekommen sind. Mhm. Und wir natürlich uns in der Rolle sehen, da auch aufzuklären und da eben auch Antworten zu bieten, ohne Angst zu schüren. Das ist uns eben auch sehr wichtig, dass wir sagen, ja, wir wollen fundiertes Wissen vermitteln und wir wollen es verständlich vermitteln, damit Kinder eben keine Angst bekommen und auch einfach verstehen können, was das bedeutet, das Klima wandelt sich. Das ist ja ein sehr komplexes Thema. Gut, als Kind muss man ja erstmal verstehen, was Klima überhaupt ist. Genau. Oder kriegt man das mit dem Begriff Wetter auch noch gar nicht so richtig auf die Reihe? Richtig, Wetter, genau. Und Klima und so. Ja, da fängt es dann nämlich an, das zu unterscheiden und dann das auch sozusagen zu erklären. Ja. Und stellen Sie auch Materialien so für die Schule zur Verfügung oder Filme oder sowas? Oder müssen die immer hierher kommen, um damit zu arbeiten? Also momentan ist es so, dass wir solche Sachen planen. Wir planen auch Lehrerfortbildungsveranstaltungen. Wir haben momentan so Infoveranstaltungen, wo es einfach darum geht, über das Haus zu informieren und Lehrern die Möglichkeit zu bieten, sich die Ausstellung anzuschauen. Und jetzt ist es eben in einem nächsten Planungsschritt, dass wir sagen, ja, jetzt wollen wir auch auf die inhaltliche Ebene gehen und wollen dann auch inhaltliche Infoveranstaltungen anbieten. Und wir haben im ganz großen Blick auch Materialien zu erstellen. Aber das ist eben eine langfristige Planung, weil wir da auch einfach gucken müssen, welche Themen sind wichtig, welche Themen werden angefragt und wie kann man das auch gut bündeln. Es gibt ja schon ganz viele Materialien zum Thema Klima und da wollen wir dann natürlich auch gucken, dass wir da auch was Besonderes einfach entstehen lassen. Mhm. Sie haben gerade geschildert, mit welchen Vorstellungen Kinder hierher kommen. Ab welchem Alter geht es los, dass die irgendwie wissen, es gibt da vielleicht ein Problem mit dem Klima, das hat vielleicht auch damit zu tun, wie viel meine Eltern mit dem Auto fahren oder so? Also wir haben es gemerkt, sogar schon bei Kindertagesstättenkinder. Das ist gerade hier in Bremerhaven, gibt es einige Kindertagesstätten, die sich mit dem Thema auch verstärkt beschäftigen und das eben auch schon in ihren Gruppenalltag sozusagen einbinden, auch mit längerfristigen Projekten. Aber auch in der Grundschule wird es immer mal wieder angesprochen und da ist es auch so, dass die Kinder dafür schon sensibilisiert sind und dann natürlich die älteren Schülerinnen und Schüler, die es einfach vom Lehrplan her dann informiert bekommen und dann natürlich auch sich selber damit beschäftigen. Die Ängste, die die Kinder haben, sind das begründete Ängste, die einfach aufgrund realer Unsicherheiten, die wirklich da sind, entstehen, oder sind das Horrorszenarien, die irgendwie durch eine Aufbauschung in den Medien entstanden sind? Also eher Letzteres ist zumindest die Erfahrung von den Beispielen, die wir jetzt hier im Haus hatten oder mit den Kindern, mit denen ich halt in Kontakt war, dass es tatsächlich dann so ist, dass ein Bild gezeichnet wurde oder irgendeine Schlagzeile da war und Kinder das aufschnappen, vielleicht auch durch Gespräche der Eltern oder der Lehrer oder der Erzieher, und das aber einfach noch nicht verarbeiten können und nicht verstehen können. Und darum ist es für uns eben wichtig, da dann auch aufzuklären. Können die Kinder dann auch schon einen Zusammenhang herstellen mit ihrem eigenen Verhalten? Also wenn ich jeden Tag eine Viertelstunde dusche, dann verbraucht es irgendwie viel Wasser und Energie und das ist schädlich, oder ist das noch nicht so da? Also da haben wir gemerkt, dass es da eben dann wirklich auf das Engagement der Erzieherin oder der Lehrer ankommt und dass dann schon die Übertragung in die Lebenswelt der Kinder auch möglich ist. Also einfach so, und das ist auch, unser Ausstellungsbereich Chancen arbeitet ja zum Beispiel auch mit Beispielen aus dem eigenen Leben. Und das ist was wir auch merken, wie wichtig das ist, das in die Lebenswelt der Kinder zu transportieren mit Beispielen oder Zähne putzen, dass ich das Wasser nicht laufen lasse, wenn ich meine Zähne putze, oder vielleicht doch den Fernseher dann ausstelle und nicht auf Standby-Modus. Also mit so ganz kleinen Beispielen aus dem alltäglichen Leben kann man das Thema einfach dann nochmal viel deutlicher natürlich machen und auch verständlicher. Gut, dann sage ich vielen Dank. Ja, gern geschehen. Also, jetzt sind wir zurück von unserer Weltreise und haben jede Menge spannende Dinge gelernt. Wenn ihr mal da oben seid in der Gegend von Bremerhaven, ich denke, das Museum ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ihr müsst ein bisschen Zeit mitnehmen, man kann ziemlich viel sehen. Und dann könnt ihr das, was ihr jetzt nur gehört habt, noch durch einen visuellen Eindruck ergänzen. Einen ganz herzlichen Dank nochmal an unsere Gesprächspartner und besonders auch an Maike Lorenzen, die den ganzen Tag für uns da organisiert hat. Und Dank an euch Hörer, wo immer ihr seid, fürs Runterladen und Anhören. Tschüss!